Der erste Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel im Jahr 2018. Sag mal, Fischer, was ist eigentlich aus unserer Bewegung geworden? Du weißt schon, Bimrgedifdu, die besorgten Musikredakteure gegen die Helene Fischerisierung der Unterhaltungskunst. Also, ich mache es jetzt mal wie Faust bei Goethe im dramatischen Finale des zweiten Teils. Mephisto Fischer, mit jedem Tage will ich Nachricht haben, wie sich verlängt der unternommene Graben. Also, wie viele besorgte Bürger haben sich schon unserer Bewegung Bimrgedifdu angeschlossen? Man spricht, wie man mir Nachricht gab, von keinem Graben, doch vom Grab. Faust Göbel, es hat sich niemand unserer Bewegung angeschlossen, keiner, null, niente, nada, nicht mal Zero Cola oder null Zucker, nicht mal ein laues Lüftchen oder ein leises Fürzchen, nicht mal ein bläuliches Parteigängerlein, einfach kein Schwein. Ach, schon gut, Mephisto Fischer, ich hab's ja begriffen. Also keiner. Niemand, der etwas gegen die Helene Fischerisierung der Unterhaltungskunst unternehmen will. Mephisto Fischer, was sagt uns das über den Zustand der Gegenwartskultur? Sie ist tot. Genau wie die Verstorbenen 2017 im Nekrolog. Er macht Musik und sie trägt Briefe aus. Sieh mal die, sieh mal da, sieh mal an. Und wenn er fort muss, dann bleibt sie allein zu Haus. Sieh mal die, sieh mal da, sieh mal an. Sie lieben sich unsäglich und wollen ein Happy End. Sie möchten sich gern täglich, nicht nur am Wochenende. Aber wie, aber wo, aber wann? Aber wie, aber wo, aber wann? Sie sind wie zwei in einem Wetterhaus. Sieh mal die, sieh mal da, sieh mal an. Früh, wenn sie aufsteht, dann kommt er geschafft nach Haus. Sieh mal die, sieh mal da, sieh mal an. Ihr guten Morgenküsschen, das heißt für ihn gute Nacht. Sie hätten gern ein bisschen mehr gemacht. Aber wie, aber wo, aber wann? Aber wie, aber wo, aber wann? Ziehen sich an, Gegensätze ziehen sich an, sagen alle Leute, alle, alle Leute sagen das. Doch ich denke in diesem Falle, ja, ich denke in diesem Fall, glaubt wohl keiner recht daran. Gegensätze ziehen sich an, Gegensätze ziehen sich an, und Gelegenheit macht Diebe, alle Leute sagen das. Doch wohin mit aller Liebe, fragt man sich so dann und wann, wenn man nicht zu zweit sein kann. Er gibt die Bar und sie die Post nicht auf. Sieh mal die, sieh mal da, sieh mal an. Dann kommt der Urlaub, ach wie freuen sie sich darauf. Sieh mal die, sieh mal da, sieh mal an. Der Weg zum siebten Himmel kommt wieder kaum zu Start. Am Tag in Stadtgetümmel, nachts klopft man an die Wand. Aber wie, aber wo, aber wann? Aber wie, aber wo? Gegensätze ziehen sich an, Gegensätze ziehen sich an, sagen alle Leute, alle, alle Leute sagen das. Doch ich denke in diesem Falle, wie man sieht in diesem Fall, glaubt wohl keiner recht daran. Gegensätze ziehen sich an, Gegensätze ziehen sich an, und Gelegenheit macht Diebe, alle Leute sagen das. Doch wohin mit aller Liebe, fragt man sich so dann und wann, wenn man nicht zu zweit sein kann. Gegensätze ziehen sich an, alle Leute, alle, alle Leute sagen das. Doch ich denke in diesem Falle, wie man sieht in diesem Fall, glaubt wohl keiner recht daran. Gegensätze ziehen sich an, Gegensätze ziehen sich an, und Gelegenheit macht Diebe, alle Leute sagen das. Doch wohin mit aller Liebe, hat man sich so dann und wann, wenn man nicht zu zweit sein kann. Gestorben 2017, auch Ina Maria Fedorowski, Schlagersängerin aus Sachsen. Passend dazu möchte ich den Komponisten Günter Neubert, auch aus Sachsen, zitieren. Nur wenn wir gute, echt empfundene Musik ohne Makulatur schreiben, wird sie der Hörer akzeptieren. Tut er es dennoch nicht, sollten wir nicht aufhören, die entscheidenden Personen dafür verantwortlich zu machen. Und da man Verstorbenen nichts Schlechtes nachreden soll, gehen wir jetzt kommentarlos weiter zu den beiden großen Damen Inge Keller und Gisela May. Ich bin allein. Es sollt nicht sein. Mein Sohn stand bei den Russen, da fuhr man sie, wie's liebe Vieh, zur Front in Omnibussen. Und da blieb die Feldpost weg. Haho, er lag im Dreck. Die Jahre, sie gingen träg und stumm. Die Haare sind grau vom Baltikum. General, General, wag es nur nicht noch einmal. Es schreien die Toten, denk an die Roten. Sieh dich vor, hör den brausend dumpfen Chor. Wir rücken näher an, Kanonenmann, vom Grab, schief ab. Ich sah durchs Land, im Weltenbrand, da weinten tausend Frauen, der Meer schnitt, sie litten mit hunderttausend Grauen. Und wozu Todesangst und Schreck? Haho, für einen Dreck! Die Leiber, sie liegen in der Erd. Wir Weiber, wir sind nun nichts mehr wert. General, General, wag es nur nicht noch einmal. Es schreien die Toten, denk an die Roten. Sieh dich vor, hör den brausend dumpfen Chor. Wir rücken näher an, Kanonenmann, zum Grab, schief ab. In dunkler Nacht, wenn keiner wacht, dann steigen aus dem Graben der Füsilier, der Musketier, die keine Ruhe haben. Das Totenbataillon entschwebt. Haho, zu dem, der lebt. Verschwommen, verschwommen, hörst du's im Windgebraus? Sie kommen und wehen um sein Haus. General, General, wag es nur nicht noch einmal. Es schreien die Toten, denk an die Roten. Sieh dich vor, hör den unterirdischen Chor. Wir rücken näher an, du Knochenmann, im Schritt, komm mit. Europe's Alternative Music. Radio Marabu. Leb wohl, du bist so gut, mein Gut zu sein. Du weißt gewiss, wie teuer man dich schätzt. Dein Freibrief ist dein Wert, ich sehe es ein. Mein Pachtvertrag ist zeitlich festgesetzt. Nur dir verdanke ich, dass ich dich habe. Doch wie verdien ich dieses reiche Glück? Ich blieb den Anlass schuldig für die Gabe. Drum geht mein Privileg an dich zurück. Du hast von deinem Wert noch nicht gewusst, als du dich hingabst, meinen Wert verkannt. So kommt die Gabe, die auf Irrtum fußt, zurück zu dir durch besseren Sachverstand. Mein warst du nur im Traum, schlief ich bei Nacht, war ich ein König, nichts. Die große Inge Keller vom Shakespeare-Album des Rufus Wainwright aus dem vergangenen Jahr. Zwei Götter des Rock'n'Roll sind 2017 von uns gegangen, Chuck Berry und Fats Domino. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a broom, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven. Flashback. I'm walking, hear the deed, I'm talking. But you and me, I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide? I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I even die. I'm walking, yes indeed, I'm talking. But you and me, I'm hoping that you come back to me. Marabu Flashback mit Fischer und Göbel geht es heute um die Verstorbenen des Jahres 2017. Das ist der Nekrolog auf Radio Marabu. Jetzt ein Künstler mit einer hohen Sozialkompetenz, die hat er immer bewiesen bei seinen wenigen Höhen und vielen Tiefen. Gunter Gabriel, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Mein Name ist Bruno Wolf und ich bin seit 15 Jahren hier und ich habe meine Arbeit getan, Tag für Tag. Und ich habe meinen Mund gehalten. Aber heute muss es raus. Hey Boss. Ich brauch mehr Geld. Yeah. Jeden Morgen fahr ich mit dem Fahrrad in Betrieb und schaffe mich und tue meine Pflicht. Und wer da glaubt, dass ich da nur eine ruhige Kugel schieb, bei mir da gibt es solche Sachen nicht. Ich bin doch einer, der die Firma stützt und der sie hält, der nie auf krank macht oder so, der sich noch richtig quält. Ich sage hey, hey, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Ich sage hey, hey, hey Boss, ich brauche mehr Geld, viel mehr Geld. Seit Wochen schon liegt meine Frau im Bett und hustet stark und Kinder hab ich reichlich hier zu Haus. Früher machte sie noch nebenbei eine echte Mark und mein Ältester trug morgens Zeitung aus. Seitdem der eine Braut hat, lebt er in einer anderen Welt und deshalb kommt es, dass mir heute jeder Groschen fehlt. Ich sage, hey, hey, hey, Boss, ich brauche mehr Geld, viel mehr Geld. Ich sage, hey, hey, hey, Boss, ich brauche mehr Geld. Ich will ja keine Schlösser bauen, nur eben, dass es reicht. Denn gerade so ein Mann wie ich, der hat's nicht immer leicht. Der will auch mal in Urlaub fahren mit Kindern, Frauen, Hund. Denn viel zu lange leben wir schon von der Hand in den Mund. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, Boss, ich brauche mehr Geld. Wer Sorgen hat, so viel wie ich, der trinkt doch mal ein Bier und kommt am Abend spät nach Haus. Und wenn man nicht viel Geld hat, dann sind schnell die Taschen leer und deshalb ist bei mir der Ofen aus. Grad darum hat sich meine Frau bestimmt auch so verkühlt. Aus diesem Grund bin ich jetzt hier, auch wenn's sie nicht gefällt. Ich sage, hey, hey, hey, Boss, ich brauche mehr Geld, viel mehr Geld. Ich sage, hey, Boss, ich brauche mehr Geld, Geld, Geld, Geld. Ich sage, hey, hey, hey, Boss, ich brauche mehr Geld. Mit 66 Jahren, da kommt der Herzanfall. Mein Gott, das wäre bei mir schon in Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen Jahren schrecklich. Die Gnade des schnellen Todes durch Herzanfall ereilte Tom Petty im vergangenen Jahr. Mit 66 Jahren. Er hat es jetzt aufgegeben, fliegen zu lernen. Seine Seele ist dafür in den Rock'n'Roll-Himmel geflogen. Hier ist Learning to Fly. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning to fly. Tom Petty im Marabu Flashback im Nekrolog 2017. Greg Allman ist 2017 ebenfalls gestorben. Viele kennen die Allman Brothers Band aus den späten 60ern, frühen 70er Jahren, feierten sie große Erfolge. Greg Allman folgte seinem früh verstorbenen Bruder Duane in den Rock'n'Roll-Himmel, der 1971 mit nur 24 Jahren tödlich verunglückte. Wir ehren Greg Allman mit seinem Solo-Hit I'm No Angel von 1987. Gestorben 2017, Glenn Campbell. I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game. And nice skies get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me like a rhinestone cowboy. Marabu Flashback im Nekrolog 2017. Gleich werden wir rhythmischer mit Al Jarreau und June Sledge und ihren Schwestern Sister Sledge. Aber zuvor, Göbel, Brecht hat recht. Und zwar mit einem kurzen Text aus den Geschichten vom Herrn B. Die Überschrift: Musikdiagnose. Ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung von Musik war für Herrn B. das Fieberthermometer. Er fand, Musik sei schlecht, wenn beim Zuhören die Temperaturen stiegen. So war er gegen die Musik Ludwig van Bees, weil sie die Temperatur stark erhöhe, während die Temperatur bei Johann Sebastian B. gleichmäßig bei etwa 37 Grad bleibe. I seen fire, seen rain, yes. Seen the sun. singing by the ring down on the wing. Auf die Verstorbenen des Jahres 2017 waren das Eljero und Sister Sledge. Wir kommen jetzt zu einer Künstlerin, für die Steve Winwood den Titel Valerie geschrieben hat. Sie hing jahrelang an der Nadel. Valerie Carter, gestorben im vergangenen Jahr. Im Marabu Flashback für die Verstorbenen des Jahres 2017. 1990, kurz nach der Wende, hatte Tommy Page eine Nummer 1 in den Vereinigten Staaten. Die hören wir jetzt nochmal. Auch er ist jung verstorben. Cause I've got you by my side, and I'll be Do Auch verstorben 2017 Robert Miles, davor hatten wir Tommy Page, der sich selbst umgebracht haben soll. Um einen Mord geht es jetzt. Um die Sängerin von Kaoma, nämlich Lualva Braz, die im Januar 2017 in Brasilien ermordet worden war. Ihre Leiche wurde in einem ausgebrannten Auto gefunden. Wir hören jetzt Kaoma. Im Marabu Flashback mit Fischer und Göbel kommen wir jetzt zu Musik, die eher dem Radio Marabu Format entspricht. Europe's Alternative Music. Da sind nämlich im vergangenen Jahr auch Künstler aus diesem Bereich von uns gegangen. Wir werden sie hier auf Radio Marabu immer in Erinnerung behalten. Zum Beispiel Chris Cornell von Soundgarden und Chester Bennington von Linkin Park, der sich auch selbst das Leben genommen hat. Oh! ebenfalls gestorben sind 2017, aber nicht musikalisch vertreten hier im Nekrolog. Jeanne Moreau, die große Schauspielerin, Dahlia Lavi, Joy Fleming, Ilse Paage, auch Schauspielerin, und Andrea Jürgens. Ich habe noch ein paar Herren, Chris Roberts, Johannes Krutzke, der Fassbindermaler, Hugh Hefner natürlich und der russische Schriftsteller Wladimir Makanin und noch Carsten Mohren von Rockhaus, mit dem enden wir allein. Böse Geister, die mich beschwören. Oh, genau.